zumal auch die 20 Milliarden aus der offiziellen Entwicklungszusammenarbeit, Official Development Aid, ODA, gemessen am heutigen Volumen sehr ambitioniert sind. Nach Berechnungen der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, OECD, lagen die Zahlungen an die ärmeren Länder für Biodiversität im Jahr 2020 bei 10 Milliarden Dollar. Sie müssten sich in den nächsten 2 Jahren verdoppeln, später verdreifachen. Um diese Mittel zügig zur Verfügung zu stellen, soll ein Biodiversitätsfonds, Global Biodiversity Framework Fund, GBF Fund, bei der Global Environment Facility, GEF, eingerichtet werden. Die GEF gibt es seit dem Erdgipfel von Rio 1992 als multilateralen Umweltfonds. Dort soll ein spezieller Biodiversitätsfonds entstehen, in den, so der Plan, ab dem Jahr 2025 die 20 Milliarden Dollar fließen, und zwar von öffentlichen und privaten Gebern. Allerdings gilt diese Konstellation als schwierig. Die Summe aus öffentlichen Töpfen ist wahrscheinlich nur mit Mühe zu mobilisieren. Der Rest soll vom Privatsektor kommen, der den Gipfeldokumenten zufolge ausdrücklich als Geber zugelassen ist. Allerdings speist sich der GEF bisher nur aus öffentlichen Quellen, weshalb er nun seine Statuten und Vorschriften ändern muss. Bisher ist geplant, den neuen Fonds 2023 zu gründen und, so lässt sich herauslesen, auch in diesem Jahr schon einsatzbereit zu haben. Das erscheint angesichts der komplexen Änderungen, die hierfür notwendig sind, sehr ambitioniert. Alles zusammengenommen stellt die Finanzierung der Biodiversität bei der Umsetzung der Übereinkunft einen großen Unsicherheitsfaktor dar.